Seid alle willkommen in Jesus' Namen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Our God is so wonderful. Unser Gott ist so wundervoll. Praise the Lord. Halleluja. His word says he will never leave us, he will never forsake us. Sein Wort sagt, er wird uns niemals verlassen, niemals im Stich lassen. Amen. And that is why we don't pray that he come. We just thank him that he's always there with us. Deswegen beten wir nicht dafür, dass er kommt, sondern wir danken ihm dafür, dass er immer bei uns ist. Amen. Amen. We don't pray that God come, come and help us, or come into us, come and be in the ministry, come and be, come and be in the Bible studies, come and be in the service, because his word, he already promised us that he will not leave us, he will not forsake us. Wir beten nicht, Gott komm und sei mit uns in der Bible study, sei mit uns in der Gemeinde oder sei mit uns irgendwo, weil wir danken ihm einfach dafür, dass er immer mit uns und bei uns ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. This period we are is the period of thanksgiving. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist die Zeit der Danksagung. La période dans laquelle on se trouve, c'est la période du Amen. Amen. Everything should be done in thanksgiving. Alles sollte in Danksagung passieren. Tout doit être fait dans l'action de grâce. Amen. Amen. Philippians 4. Let's just go there and see what Philippians 4 says. Philippians 4. Philippians 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4. 4. Verse 4. He said, rejoice in the Lord always. Always. And again I say rejoice. Verse 5. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Verse 6. Amen. Mm-hmm. Be worried about nothing. Sorgt euch um nichts. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mm-hmm. You know, even to be worried to be healed. You should never be worried to be healed. Wir sollten uns niemals darum Sorgen machen, geheilt zu werden. Et tu dois jamais t'inquiéter d'être guéri. Because you are already healed. Amen. Wir sind schon geheilt. Parce que tu es déjà guéri. Praise the Lord. Hallelujah. If you are worried, it means you don't believe you have been healed. Wenn du dir Sorgen machst, dann heißt es, du noch nicht glaubst, du schon geheilt wurdest. Si tu t'inquiètes là, tu ne crois pas que tu as déjà été guéri. He paid the price 1,000 years ago. Er hat vor 1,000 Jahren den Preis bezahlt. 2000 années passé la paix déjà le prix. Until you believe it, that it is already a done deal, you can never have it. Erst wenn du glaubst, dass es schon eine getane Sache ist, dann kannst du es auch haben. Jusqu'à ce que tu crois que c'est déjà fini, tu ne peux jamais avoir ces choses. It will not manifest. Sonst wird es sich nicht manifestieren. Ça ne va pas se manifester. The life he gave us, you know, is to, we are to see the manifestation. We das want Leben, to see was it. Er uns yes, gegeben I want hat. To see it. Er möchte die Manifestation davon sehen. Et la vie qu'il nous a donnée, lui-même, il peut voir la manifestation de cette vie. Amen. Amen. Be careful for nothing. Praise the Lord. Amen. If you are worried about anything, it means you don't believe he has done it. Wenn ihr euch Sorgen macht um irgendwas, dann glaubt ihr noch nicht, dass er es schon getan hat. Si tu t'inquiètes de quelque chose, là, tu ne crois pas qu'il a déjà tout accompli. Because here he's telling us, don't be worried about anything. Und hier steht, macht euch keine Sorgen um nichts. Parce que ici on a écrit, ne vous inquiétez de rien. He said, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made unto him. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. With prayer and supplication. Mit Gebet und Flehen. With thanksgiving. Mit Danksagung. Amen. Let your request be made unto him. It means always say thank you. It is already done deal. Sollen eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, wir sollen dem Herrn immer wieder danken, dass es schon eine getane Sache ist. Ici on a écrit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. He said, don't be worried about your healing. Wir sollen uns keine Sorgen machen um unsere Heilung. Ne t'inquiète pas de ta guérison. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be afraid of anything. Hab vor nichts Angst. N'aie pas peur de rien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It means if you are afraid, then you are opposite him. Das heißt, wenn du Angst hast, dann bist du gegensätzlich zu seinem System. Et ça montre aussi, si tu as peur, là, tu es à l'opposition de lui, de son système. Amen. Praise the Lord. You know, the kingdom of heaven is so perfect. Das Königreich des Himmels ist so vollkommen. Le royaume des cieux est vraiment parfait. There's no worry. Es gibt keine Sorgen. There at all. Amen. Et là-bas, if you are worried, you know that you are not there. Wenn du dir Sorgen machst, dann weißt du, dass du da bist. Du bist da. Then you are told just learn to return there. Dann musst du lernen, wieder zurück dorthin zu kehren. Et si tu te fais des soucis là, ça montre que tu n'es pas au royaume des cieux et que tu dois apprendre de maintenant rentrer au royaume des cieux. Remember, Jesus said, take no thought for tomorrow. Ihr erinnert euch, take no thought for your life. Wir sollen uns keine Sorgen machen um unser Leben. Et même Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas de demain et de votre vie. The source of your life, he said, don't take thought of your life. Die Quelle deines Lebens sagt, du sollst dir keine Sorgen machen um dein Leben. Et la source de ta vie te dit, ne t'inquiète pas de ta vie. Amen. He is the source of your life. Er ist die Quelle deines Lebens. Il est la source de ta vie. He is your life. Er ist dein Leben. Il est ta vie. And he said, don't be worried. Und sagt, mach dir keine Sorgen. It's either you believe him or you don't. Entweder glaubst du ihm oder nicht. Et il te dit, ne t'inquiète pas, soit tu le crois ou tu ne le crois pas. You know, after I said this, my sister, before we spoke yesterday, she asked me about, you know, I always, anytime we are informed, it's always preaching. Amen? Amen. She asked me concerning a message that I preached some time ago. I don't even know the time again. She said, she left there and she started thinking of it, that anytime I speak to her, she always think of it so much. Because the words are strong, and she is always so different, but she believes there is truth. But sometimes she cannot even understand it. Then she asks concerning fail or pass. Und ich habe mit meiner Schwester gestern geredet und sie hat mir gesagt, dass sie sich an eine Sache erinnern kann, die ich sie gesagt habe, über die sie sehr stark nachgedacht hat, weil sie generell einfach immer sehr beschäftigt ist mit den Dingen, die ich hier sage und manchmal die Sachen so auch manchmal gar nicht verständlich sind für sie, obwohl sie irgendwie weiß, dass da Wahrheit hintersteckt, aber sie es nicht ganz nachvollziehen kann. Und dann hatte sie mir eine bestimmte Frage gestern gestellt zum Thema Bestehen und Nicht-Bestehen. Hier, par exemple, je parlais avec ma soeur au téléphone, et puis très souvent quand on parle, je prêche aussi à elle. Et hier, elle m'a dit qu'il arrive que quand je prêche, elle ne comprend pas tout, surtout sur un sujet que j'ai prêché à elle. Et elle a dit qu'elle comprend seulement un peu et puis c'est ça ce que nous avons parlé hier. Amen. She asked question concerning that I said that in the kingdom of heaven, it's not about fail or pass. Amen. C'est une phrase. And she said, everybody wants to pass. Why is not about fail or pass? C'est une phrase gestellt zum Thema Bestehen im Königreich Gottes oder nicht bestehen, dass sie gesagt hat, ja, aber es ist doch normal, dass jeder Mensch bestehen möchte. Er möchte doch etwas schaffen oder gelingen haben. Weshalb ist das falsch? Mm-hmm. Et elle m'a demandé une question sur échouer ou bien réussir, parce qu'un jour j'ai prêché sur ça et puis j'ai dit c'est pas important de réussir mais de passer. Mais elle m'a demandé, mais c'est un peu bizarre parce que chaque personne veut vraiment réussir, alors comment je peux comprendre ce que tu as dit? Amen. It's not about you are sick or you are healed. Es geht nicht um krank sein oder geheilt sein. Il s'agit pas d'être malade ou guéri. It's not about you are alive here or you are dead. Oder du bist lebendig oder tot. Ou bien que tu es en vie ou bien mort. Praise the Lord. Hallelujah. Because Paul said it doesn't matter. Paulus hat gesagt, es ist egal. Nichts von den beiden macht ihn Sorgen. Même Paul, il a dit qu'il ne s'inquiète pas d'être en vie ou bien d'être mort parce que ce n'est pas important. You know, we always think that man have a lot of problems. Wir denken immer, dass der Mensch viele Probleme hat. Souvent, on pense que l'homme a beaucoup de problèmes. According to the Bible, we only have one problem. Gemäß der Bibel haben wir nur ein Problem. Mais selon la Bible, il y a seulement un problème. Just like we only have one sin. Genauso wie wir auch nur eine Sünde haben. Comme il y a seulement un péché. Is somebody getting it? In Genesis, it was only one sin. In 1. Mose, not plural. Eine Sünde, nicht mehrere Sünden. Même dans Genèse, il avait seulement un seul péché, pas beaucoup de péchés. And John 16, Jesus also said that it's only one sin. Auch Johannes 16 spricht Jesus von einer Sünde. Même dans Jean 16, Jésus dit qu'il y a seulement un péché. Amen. Amen. And you and it was and it is still about just one problem. Und es geht immer noch um dieses eine Problem. Et il s'agit aussi toujours de ce problème. There's no peace between God and man. Es gibt keinen Frieden zwischen Gott und Mensch. Il n'y a pas la paix entre l'homme et Dieu. Because they keep on ignoring Christ. Weil sie Christus immer wieder ignorieren. Parce que l'homme continue à ignorer le Christ. Because they keep on rejecting him. Weil sie ihn immer wieder verweigern. Parce que l'homme continue à rejeter Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your problem is not you did not go to school. Dein Problem ist nicht, dass du ungebildet bist, nicht zur Schule gegangen bist. Ton problème n'est pas que tu es pas éduqué, mais que tu ne peux pas que tu n'es pas parti à l'école. Your problem is not about you are black or you are white, or male or female, or old or young. Dein Problem ist auch nicht, dass du schwarz oder weiß bist, oder eine Frau oder ein Mann bist, oder jung oder alt bist. Et ton problème n'est pas que tu es blanc ou noir, que tu es une femme ou bien un homme ou bien jeune ou vieille, donc c'est pas ton problème. Amen. Amen. Or you don't have husband, you have husband, or you are not married, you are married. Or you know, or you have children, or you don't have children. Your problem is there. Those things they are not your problem. Your problem is that you don't know Christ. Was du vergeben oder nicht vergeben bist, ob du verheiratet bist oder nicht, und dein Problem ist, dass du Christus nicht hast. Et ton problème n'est pas que tu es marié ou pas. Mais ton problème est que tu ne connais pas le Christ. So also your problem is not you pass or fail. Genauso auch dein Problem nicht zu bestehen oder nicht zu bestehen. C'est ça aussi ton problème est pas que tu réussis ou tu échoues. The real problem is that you don't know the Christ in you. Das wahrhaftige Problem ist, dass du den Christus in dir nicht kennst. Et le vrai problème est que tu ne connais pas le Christ en toi. The Bible says if you know your God, you will do exploits. Wie gesagt, wenn du deinen Gott kennst, wirst du Großes bewirken. La Bible nous dit que si tu connais Dieu, tu vas faire de grandes choses. It means if you know you are, if you know who you are, you will do exploits. Ça veut dire que tu sais qui tu es, tu vas faire de grandes choses. Ça montre si tu sais qui tu es, tu vas faire de grandes choses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ's kingdom is a kingdom of choice. Das Königreich von Jesus Christus ist ein Königreich der Wahl. Le royaume des cieux est un royaume du choix. Please, the message is still, the topic is still how to live by faith. Das Thema ist immer noch, wie wir durch den Glauben leben. Et le sujet c'est toujours comment vivre par la foi. How to live in Christ's world. Wie wir in der Welt von Christus leben. Comment vivre au monde du Christ. How to live the life of the kingdom of heaven. Wie wir das Leben vom Königreich des Himmels leben. Comment on peut vivre la vie du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. How to live the special life of Christ. Wie wir das besondere Leben von Christus leben. That you have right now. Das vollkommene Leben, was du jetzt hast, wenn du errettet bist. Et comment on peut vivre la vie parfaite, la vie spéciale de Christ si nous sommes sauvés. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ's kingdom is a kingdom of choice. Das Königreich von Christus ist ein Königreich der Wahl. Et le royaume du Christ est un royaume de choix. He can force you to obey him, but he will not force you to be saved. Er kann dich zwingen, ihm zu gehorchen, aber er kann dich nicht zwingen, errettet zu sein. Il peut te forcer que tu l'obéis, mais il peut pas te forcer d'être sauvé. Amen. Is somebody getting it? He can force you to obey him, but he will never force you to be saved. Er kann dich zwingen, ihm zu gehorchen, aber er kann dich nicht zwingen, errettet zu werden. Il peut te forcer à lui obéir, mais il peut pas te forcer à être sauvé. You know that he uses you does not mean you are saved. Nur weil er dich nutzt, heißt es nicht, dass du errettet bist. Que Jésus-Christ utilise, ça ne montre pas que tu es sauvé. As is somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why he can use animals, he can use things, he can use people. But that does not mean that is salvation. Deswegen kann er Dinge nutzen, Tiere nutzen, Menschen nutzen. Aber das heißt nicht, dass diese Leute, dass diese Dinge errettet sind. Das heißt nicht Errettung. Das signifie que Jésus-Christ peut même utiliser des animaux, il peut même utiliser l'homme ou des choses en général, mais ça montre pas que tu es sauvé ou bien cette chose-là est sauvée. Praise the Lord. Hallelujah. His kingdom is a kingdom of choice. Let's go to John 10. Sein Königreich ist ein Königreich der Wahl. Son royaume est un royaume de choix. On va lire maintenant Jean 10. Jesus said it in John 10. Johannes 10. Jésus l'a dit dans Jean 10. Verse 17 and 18. 17 und 18. Verset 17 et 18. He said, therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me. My kingdom is not the kingdom of force. Mein Königreich I choose to lay down my life. So also, amen. He will not tell you to do what he did not do. Er hat sich entschieden, sein Leben zu lassen. Und genauso wird er dich nicht zwingen, dein Leben für ihn zu lassen, sondern das musst du aus freien Stücken tun. Verset 18 nous dit que personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Donc ça montre que le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume de force, mais un royaume de choix. Parce que ce que Jésus-Christ lui-même a fait, c'est ça aussi qu'il va te commander à faire. He said, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father, the commandment of choice. Ein Auftrag der Wahl. Jésus dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, l'ordre de la choix. Amen. Le choix. He said, no one forced me. Niemand hat mich gezwungen, mein Leben zu lassen. Personne ne me l'ordre. It was his choice. Es war seine Wahl. Es war seine Entscheidung. So also he wants you to also choose him. Genauso will er auch, dass du dich für ihn entscheidest. Et c'était son choix. C'est comme ça aussi, il veut que tu choisis Jésus-Christ. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, he can't force anybody or anything to obey him. Er kann alles und jeden dazu zwingen, ihm zu gehorchen. Il peut forcer tout le monde et toute chose à lui obéir. He can force things or force anybody to obey him, to be there for his people or for his or to be there for his children. Er kann Dinge und Sachen nutzen und zwingen, damit sie für seine Kinder da sind. Il peut donc Jésus-Christ, il peut forcer une personne ou bien une chose pour que cette personne soit là pour ses enfants. You know that force is for his children, miracle and not a blessing. It's a miracle. Und dieser Zwang ist für seine Kinder ein Wunder. It's a miracle, that's why it's a shot. It's short. Kein Segen. A blessing is forever. A miracle you always have time. Deswegen time limit. Kurz und nicht lang. Et pour les enfants de Dieu, c'est une. Did somebody get something? Pour les enfants de Dieu, c'est un miracle et pas une bénédiction. Et c'est ça pourquoi on peut voir que les miracles sont toujours courts. Amen. The longest miracle was that of, you know, the wilderness, 40 years. Das längste Wunder war das in der Wildnis, als sie 40 Jahre lang umhergezogen sind. Et le plus long miracle était quand les enfants de Dieu, le peuple Israël était dans le désert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if you look at Genesis, he never pronounced miracle until he blessed them. Und wenn wir uns 1. Mose anschauen, hat er immer den Segen ausgesprochen über die Dinge, die er erschaffen hat und nicht ein Wunder darüber ausgesprochen. Et dans Genèse, on peut voir quand Jésus-Christ a créé des choses, il a toujours béni ces choses. Donc, il n'a pas prononcé le miracle sur ces choses, mais toujours la bénédiction. Amen. Amen. He did not create us for miracles. Er hat uns but nicht für blessing. Das Wunder erschaffen, sondern für den Segen. Il nous a pas créé pour des miracles, mais pour de bénédiction. Blessing does not have end. Der Segen hat There's kein no Ende. End to his blessings. Amen. Es gibt kein Ende für seinen Segen. Il n'y a pas un fin pour la bénédiction. Amen. Amen. Miracle, you have to be going from problem to problem. Aber beim Wunder gehst du von Problem zu Problem, es zu suchen. To look for it. Und danach zu suchen. Amen. Mais dans les miracles, tu pars de problème à problème. Are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Again, that force is for his children, miracles, are not blessings. Und dieser Zwang den der Herr dann auf diese Dinge auswirkt, zu unserem Gunsten, ist dann als Segen, ist als Wunder für uns dann da, nicht als Segen. Et la force que Jésus-Christ utilise est toujours comme un miracle, mais pas comme bénédiction. And that is why it is for a short time. Und deswegen ist es nur für eine kurze Zeit. Et c'est ça pourquoi c'est seulement pour un temps court. Example, Jonah. Beispiel Jonah. Par exemple, is somebody getting it? Amen. Jonah was forced to go to Nineveh. Jonah wurde gezwungen nach Nineveh zu gehen. That is not salvation. Aber das ist nicht Errettung. Jonah, par exemple, il a été forcé d'aller à Nineveh, mais c'était pas le salut. Amen. He forced Jonah to obey him. Der Herr hat Jonah gezwungen, ihn zu gehorchen. Donc Dieu a forcé Jonah pour qu'il obéisse. Amen. He forced Pharaoh to obey him, to obey his voice. Genauso hat er auch den Pharao gezwungen, seiner Stimme zu gehorchen. Et c'est comme ça aussi, il a forcé le Pharao à obéir sa voix. It is not salvation. Aber das ist nicht Errettung für sie. Mais c'est pas le salut. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The kind of salvation is by choice. Gottes Errettung ist durch Entscheidung. Mais le salut de Dieu c'est par le choix. And that is why Lucifer is not saved today. Deswegen ist Lucifer nicht errettet heute. C'est ça pourquoi Lucifer est pas sauvé aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. If you want to be saved, he will help you. Wenn du errettet werden willst, the Lord will help you to be saved. Dir helfen, errettet zu werden. Si tu veux être sauvé, Dieu va t'aider à être sauvé. But he will not force you aber to be saved. Er wird dich nicht zwingen, errettet zu werden. Is somebody getting it? Mais il ne va pas te forcer à être sauvé. Because you have the right to go to hell. That's du hast das Recht, the system of his kingdom. In die Hölle zu gehen. Das ist das System seines Königreiches. Parce que tu as le droit d'aller en enfer, c'est le système du royaume des cieux. Amen. Amen. You have the right to choose hell. Du hast das Recht, dich für die Hölle zu entscheiden. Tu as le droit de choisir l'enfer. Praise the Lord. Alléluia. Let us learn to have the mind of Christ. Lass uns lernen, die Gesinnung von Christus zu haben. On doit apprendre d'avoir les pensées du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. 1 Corinthians 2. Amen. Amen. Vers 16. 16. Verset 16. Oh, let's read, let me see. Okay, verse 16 is okay. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. Amen. Let us learn to have his mind. Lass uns lernen, seine Gesinnung zu haben. On doit apprendre d'avoir la pensée du Christ. To have his mind means your mind to be full of him. Deine Gesinnung zu haben bedeutet, dass deine Gedanken voll sind von ihm allein. Avoir ses pensées, ça signifie que tes pensées sont remplies de Jésus-Christ. Amen. Amen. To take your heart away from the old. Dein Herz the old one and the new one can never be mixed together. Der neue Wein, der alte Wein kann nicht vermischt werden. Et tu dois enlever ton cœur de l'ancien, tu peux pas mélanger l'ancien vin avec le vin ancien, non, l'ancien vin avec le vin nouveau. He wants you to take your mind away from the past. Er möchte, dass du deine Gedanken from those you left behind. Von der Vergangenheit, von den Leuten, die du zurückgelassen hast. Et il veut que tu enlèves tes pensées des gens que tu as quittés. He called you out of them. Er hat dich herausgerufen aus ihnen. Amen. Il t'a appelé de cette. And you obey his voice and you are out of them. But don't go back. Seiner Stimme und gehst nicht mehr zurück. Et tu obéis à sa voix, tu ne rentres plus. Amen. Amen. Just like he called Abraham out of them. Genauso wie in Genesis 12. Hat somebody getting it? Amen. Comme aussi Dieu a appelé Abraham. Amen. Yes, Amen. Amen. Abraham was once one of them. Abraham war einst einer von ihnen. Et Abraham, il a été un de sa famille. And he called Abraham out of them. Und hat Abraham aus ihnen just like he called you and me out of them. Genauso wie er dich und mich aus ihnen herausgerufen hat. Mais il a appelé Abraham de sa famille comme aussi il a appelé toi et moi de notre famille. We thank the Lord that Abraham did not return. Wir danken dem Herrn, dass Abraham nicht mehr zurückgegangen ist. On remercie Dieu qu'Abraham n'est plus rentré. Because his mind was not full of the past. Weil seine Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Parce que ses pensées n'étaient pas remplies de passé. Amen. His mind was not full of birthday. Seine Gedanken waren nicht voll von Geburtstag. They are going to celebrate birthday, marriage. Von Feierlichkeiten, von Ehen. Amen. Family get together. Oder Familie. Abraham, they never. Is somebody getting it? Mm. You wonder, you know, when that letter you said some Satan is tempting you. How will he not tempt you? When your mind keep on, you never leave the past. Und natürlich wird der Satan uns versuchen, wenn unsere Gedanken immer voll sind von der Vergangenheit. Also, les pensées d'Abraham n'étaient pas remplies de la famille. Mais c'est comme ça aussi avec nous, pour si on se rappelle par exemple toujours de leur anniversaire ou bien qu'ils sont en train de se marier, c'est normal qu'on va avoir du mal à regarder devant parce qu'on sait que tout ce qui est derrière nous est maintenant en train de travailler dans notre pensée. Amen. Amen. Jesus never celebrated any birthday with Satan. Jesus hat keinen Geburtstag mit dem Satan gefeiert. Et Jésus-Christ n'a jamais célébré bien with the flesh. L'anniversaire avec la chair ou bien avec le diable. Abraham never do, he did not do that. Abraham hat das auch nicht getan. Et même Abraham ne l'a pas fait. Amen. Amen. For Abraham it was bye-bye to the past. Für Abraham war es ein Abschied für die, er hat sich verabschiedet von der Vergangenheit. Et pour Abraham, il a, c'était à plus jamais. Amen. If you look at the Bible, all you can see concerning Jesus is about his disciples. All you can see about Abraham is about the Lord. All you can see about, you know, Paul is about God's family. Und auch wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, ne, dass Jesus nur über die Jünger spricht oder dass, dass Abraham nur über den Herrn spricht oder dass Paulus nur über seine Familie in Christus spricht. Et par exemple, Abraham ou bien Paul ou bien les autres personnes dans la Bible, pour eux, ils s'est concentré toujours sur les disciples, sur les enfants de Dieu. You know, I always say the excuse. Any excuse you give me, say, for me, I don't even care. But it's between you and him, between you and Christ. Will you accept what you are saying? Will you accept your excuse? That you should judge that yourself. Und ich sage immer wieder, dass jegliche Entschuldigung oder Erklärung, die mir gibt, ist okay, aber die Frage ist, akzeptiert der Herr auch diese Entschuldigung oder diese Erklärung? Weil er kennt das Herz hinter dieser Erklärung, hinter dieser Entschuldigung. Der Satan kennt das Herz auch hinter dieser Erklärung, hinter dieser Entschuldigung. Et je le dis toujours que vous pouvez me donner toujours des excuses, mais c'est pas entre toi et moi, mais c'est toujours entre toi et Jésus-Christ, parce que Dieu il connaît ton cœur et que même le diable connaît aussi ton cœur. You know, if I ask you a question and you give me answer, three people are going to hear your answer. Wenn ich dir eine Frage stelle und du antwortest, werden drei Leute diese Antwort hören. Et si je te demande une question, là, il y a toujours trois personnes qui vont écouter ton réponse. Amen. You, Christ and Satan. Du, Christus und der Satan. Toi, Jésus-Christ et le diable. Because these three know your heart. Denn diese drei know your heart. Christ know your heart. Satan also know your heart. Und du cannot hide your heart from them, from Satan yourself. Kennt dein you Herz. Know. Und der Herr kennt dein Herz. Et ces trois-là, ils connaissent aussi ton cœur. Et même toi-même, tu connais aussi ton cœur, tu ne peux pas les cacher. They know if you are in the truth, if you are after the truth, or you are just pretending. Und sie wissen, ob du hinter der Wahrheit her bist oder ob du einfach nur so tust. Et puis, ils savent si tu es vraiment derrière la vérité, ou bien tu es en train de prétendre. Amen. Amen. They know if you are just saying something, that your heart, what is in your heart is different. Sie wissen, ob du einfach nur etwas sagst, aber was in deinem Herzen ist, ist etwas ganz anderes. Ils savent si tu es en train de, si tu dis seulement, tu parles seulement avec ta bouche, mais ton cœur est rempli d'autres choses. Matthew 15, Jesus said, they worship me with their mouth, with their lips, that your heart is far from me. Matthäus 15 steht, dass sie mir mit ihrem Mund dienen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. You can see your heart clean and clear. Er kennt dein Herz. Er sieht dein Herz ganz klar. Et Matthieu 15 nous dit aussi, donc Jésus-Christ dit aussi, ils m'adorent avec leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Amen. Amen. Nous nous sommes. Praise the Lord. Alléluia. You know, some time ago, somebody was here with her daughter. And you know, we were praying. We prayed for this girl a lot. And I was also asking the Lord, why is that? Because I really want to see the manifestation. Then later, they now said, did I see why there was no nothing? After the mother, what the mother did, is somebody getting it. The heart, he sees the heart, mother. You can pray everywhere. They know your heart. If your heart is for him. Oder auch in der Gemeinde. I don't know if you get it. I hope you understand what I'm talking about. In unserer Gemeinde war eine Mutter mit ihrem Kind und ich wollte im Leben des Kindes die Manifestation des Herrn sehen. Aber diese Manifestation ist nicht zustande gekommen. Und ich habe mich immer gefragt, weshalb. Und nachdem diese Mutter und ihr Kind dann die Gemeinde verlassen haben, hat der Herr mir dann offenbart und gesagt, dass siehst du, weshalb es nicht geklappt hat, wegen dem Herzen. Deswegen, du kannst so viel beten, wie du möchtest, so viel singen, wie du möchtest, aber es geht um dein Herz. Es ist beim Herrn oder woanders. Et il y avait une femme ici avec sa fille et je voulais vraiment voir la manifestation dans la vie de cette fille et j'ai demandé Dieu pourquoi rien se fait, pourquoi rien est en train de se manifester. Et après, quand cette femme et puis la fille ont quitté l'église, oui, Dieu m'a révélé que le problème est le cœur, parce que tu peux prier, tu peux adorer Dieu comme tu veux, mais si ton cœur n'est pas dans la bonne position, là, c'est pour rien. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 15, verse 8. Matthäus 15, vers 8. Matthieu 15, vers 8. He said, these people draw nigh unto me with their mouths. They sing praises with their mouth. Sie singen Loblieder mit ihrem they Mund. They pray with their mouth. Sie beten mit ihrem Mund. And honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund, aber ehrt mich mit den Lippen. Und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never fails. Jesus versagt nicht. Jésus n'échoue jamais. Faith never fails. Glaube versagt nicht. La foi n'échoue jamais. And that's why if you keep on failing, judge what you are doing. Sie werden immer wieder versagen. Judge yourself, judge your heart. Hinterfrage das, was du tust. Richte dein Herz. Donc si tu continues à échouer, tu dois te juger toi-même, tu dois juger ton cœur. He did not say condemn, he said judge. So that you repent. Sondern richte darüber, damit du Buße tun kannst. Il n'a pas dit condamne ton cœur, mais il a dit juge ton cœur pour que maintenant tu puisses changer et te repentir. There's a difference between you condemning yourself and you repent. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas verurteilen, dich selbst verurteilen und Buße tun. Il y a une différence entre se condamner ou bien à se repentir. A lot of people condemning themselves, but they never repent. Viele verurteilen sich immer wieder und wieder, aber tun keine Buße. Beaucoup les gens se condamnent toujours, mais ils ne font pas, ils se repentent pas. Amen. Somebody was pregnant here. We're sleeping with somebody, and you know, the first mistake, and again, you was always, she was always condemning herself, and again, you know, condemnation does not bring repentance. Mm-hmm. Oder auch hier war jemand der schwanger geworden ist aus Unzucht heraus und sich nach dieser Situation sich immer wieder verurteilt und verurteilt hat und sie dann wieder schwanger geworden ist, weil Verurteilung ist nicht gleich Buße. Et il y avait aussi une fille ici, elle est devenue enceinte la première fois, elle s'est toujours condamnée. Après la deuxième fois, elle a encore, il a encore accouché avec, ou bien il a dormi encore avec cet homme. Et puis il a toujours continué à se condamner, mais se condamner, ça ne montre pas que tu t'es vraiment repenti. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham's mind was not full of the past. Abraham's Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Les pensées d'Abraham n'étaient pas remplies du passé. You know, full of, I want to celebrate anything with whatever. is behind me. Voll mit der Lust, Dinge. Or marriage or whatever you people celebrate today. Mit der Vergangenheit. Et il n'était pas rempli avec l'envie d'être de fêter l'anniversaire avec sa famille par exemple, mais avec le mariage. Here to celebrate Satan. Hast es den Satan zu feiern? Mais arrête de fêter le diable. Celebrate only Christ. Feiere nur Christus. Mais tu dois seulement fêter Jésus-Christ. Once you are celebrating the flesh with them, you are celebrating Satan. Wenn du das Fleisch mit ihnen feierst, there's no other way. Feierst du den Satan und das ist kein anderer Ausweg. Toujours quand tu fêtes la chair, tu fêtes le diable, il n'y a pas un autre chemin. You know, the Jehovah Witness, for example. Die Zeuge Jehovas beispielsweise. Les témoins de Jéhovah, par exemple. You know, before they were celebrating with people, but now if you learn, see how they change. For them, you know, once they are now radical in that religion, they will refuse to celebrate birthday or even Christmas with anybody. For them, because they don't, you know, if Satan can do that, why can't there be change for God's children with the power of the Holy Spirit in you? Und, is somebody getting it? Because that is not Christ, it's religion. Diese Leute sind die sind so überzeugt von ihrem Glauben, dass sie daraufhin dann auch keine Geburtstage mehr feiern oder Weihnachten oder sonstige Feierlichkeiten feiern und das einfach dann so durchziehen, weil sie sich dazu entschieden haben, das so zu machen. Und wenn Leute, die in einer Sekte sind, die in einer Verblendung leben, in einer teuflischen Verblendung leben, wenn diese Leute das tun können, auf diese Dinge verzichten können, weshalb können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes nicht darauf verzichten und auf den Herrn schauen, nur den Herrn feiern? Et par exemple, les témoins de Jéhovah, eux, ils sont vraiment sûrs de leur foi. C'est ça pourquoi on voit jamais qu'ils fêtent l'anniversaire ou bien des autres fêtes avec, surtout avec des autres gens. Mais on doit aussi savoir qu'avant d'être maintenant croyants, ils ont toujours fêté leurs anniversaires avec les autres. Mais maintenant, ils ont changé puis ils sont devenus aussi radicaux dans leur système. Amen. Amen. I know they are not safe. Ich weiß, dass diese Leute nicht errettet sind. Je sais qu'ils ne sont pas sauvés. But I love how they are able to job, you know, how their focus is so much on that their religion, and they are able to get rid of all the celebration. Aber ich liebe ihr Fokus auf I don't know if you have been with any of them. Ihrer Religion so sehr liegt, dass sie bereit sind, dann halt dieses Vergnügen der Welt dann hinter sich zu lassen und dann halt eben nicht mit Leuten zu feiern. Oder mit Leuten oder Dinge zu feiern oder selbst in der eigenen Familie Dinge zu feiern. Et je sais qu'ils ne sont pas sauvés, mais j'aime leurs attitudes sur certaines choses parce que depuis qu'ils sont dans leur foi, ils sont toujours radicaux et puis ils sont capables à s'éloigner aussi de choses mondaines. You know all those celebrations, they are all of the past. Und all diese Feierlichkeiten des Fleisches sind alle von der Vergangenheit. Et tous les fêtes là sont font partie du passé. They belong to the past that should be buried, dead and buried. Sie gehören zur Vergangenheit, die tot begraben sein sollte. Ils font partie de la chair qui doivent être enterrés. Amen. Mort et enterrés. We don't celebrate days. Wir feiern keine Tage mehr. On ne fête pas des jours. We don't celebrate months, weeks or years. We celebrate Christ. Wir feiern nicht mehr Monate oder Wochen oder Menschen. Wir feiern Christus Jesus. On ne fête pas des jours, de mois ou bien des circonstances, mais nous on fête toujours Jésus-Christ. Amen. Amen. We celebrate the spirit and not the flesh. Wir feiern den Geist und nicht das Fleisch. On fête toujours l'esprit mais pas la chair. Amen. Amen. If your mind is still full of your birthday, wenn deine Gedanken immer noch voll sind von ihren Geburtstagen, si tes pensées sont toujours remplies de leurs anniversaires, somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Our Jesus, we accept it. You use it to even preach, to remind them. You know, it's not going there to meet them. You can write them and use it. Use that opportunity to remind them that there's hell, there's heaven, that they should choose heaven. Und du kannst use it. Natürlich kannst du ihre Geburtstage auch als Gelegenheit nutzen, um sie nochmal an die Tatsache von Himmel und Hölle zu erinnern, sie daran zu erinnern, dass sie Christus brauchen, dass sie halt ohne ihn verloren sind. Das kann man nutzen auf jeden Fall. Mais tu peux aussi utiliser leurs anniversaires pour Oui, envoyer un message sur pour que tu le rappelles qu'il y a vraiment un enfer, pour aussi on rende sûr qu'il doit faire un choix. You know, some of us, their birthday and all these celebrations, they are so fast in us that we are so used to it that, you know, nothing can remove it. Amen. It's like nothing can remove it, not even Christ Jesus. Then, you know, just learn to use it to remind them of Christ Jesus. Not by going there. Write them. Aber einige von or phone uns them. Sind so noch beschäftigt mit diesen Geburtstagen dieser Menschen, dass wir das halt nicht loslassen können, dass nichts es wegradieren kann aus uns und nicht mal Christus es tun kann. Und wir sollten diese Erinnerung lieber nutzen, um dann halt diese Person nochmal an Christus zu erinnern, aber nicht um dorthin zu gehen und dann das zu feiern, was nicht feierlich ist. Et beaucoup de nous sommes toujours remplis avec les dates des anniversaires des autres, que nous ne sommes même pas capables à s'éloigner d'eux. Et même pas Jésus-Christ est capable à enlever les dates anniversaires de nos pensées. Mais tu dois toujours, si tu veux prendre la chance pour prêcher, tu dois l'écrire, même pas aller là-bas. Learn to be radical for Christ Jesus. Lernt radikal zu sein für Christus Jesus. Et tu dois apprendre d'être radical pour Jésus Christ. Amen. Amen. It is painful for the flesh, but it is victory for the spirit. Es ist schmerzhaft für das Fleisch, aber es ist Erfolg für den Geist. Ça fait mal pour la chair, mais c'est la vie pour l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. All you are owing them is Christ. Alles, was du ihnen schuldest, ist Christus. Tout ce que tu dois leur donner, c'est seulement Jésus-Christ. Amen. Amen. You can preach Christ from distance. Du kannst Christus predigen von einer Distanz heraus. Tu peux prêcher Jésus-Christ par distance. Amen. Amen. They can even come here. I don't, you know, if they want to come here, good. Because here is Christ. Und sie können auch hier but hinkommen. Going to them. Weil hier Christus ist, aber dorthin zu gehen. It's a matter of time, you will join them. Es ist eine Frage der Zeit, bis du wieder ein Teil dann von ihnen bist. Si eux, ils veulent te voir, ils peuvent toujours venir ici parce qu'ici c'est Jésus-Christ. Mais toi, si tu pars là-bas, ça va plus traîner jusqu'à ce que toi-même commences à faire tu vas commencer à leur joindre. Amen. Amen. Please believe Christ. Glaub bitte an Christus. Crois Jésus Christ. Amen. Amen. I said this a lot. A couple that were here with two children. I said it a lot to them, but they refused to listen. They are out of Christ now. They are out. You know, if you know Christ, you will know Satan. I know Christ, that is why I know Satan. I know his system. Und es gab auch ein Ehepaar in dieser Gemeinde, die zwei Kinder hatten. Ich habe so oft sie immer wieder gewarnt davor, von dieser Vergangenheit, von der Welt, von diesen weltlichen Bezügen, die man immer noch versucht aufzubewahren und festzuhalten. Und sie haben nicht gehört und jetzt sind sie nicht mehr in Christus. Und ich kannte sie immer wieder warnen, weil wer Jesus Christus kennt, kennt auch den Feind und kennt auch das System des Feindes und weiß, wie er zuschlägt und wie er stiehlt, tötet und zerstört. Et je le répète encore, il y avait aussi un couple ici, je les ai toujours dit à faire attention envers leur relation qu'ils ont avec les gens différents, mais ils ont refusé à écouter et maintenant ils ne sont plus en Christ. Et la raison pour laquelle je le prêche toujours est parce que je connais Jésus-Christ, et si tu connais Jésus-Christ, tu connais aussi toujours le diable. Opposite of Christ is Satan. Das so once you know Christus Christ, you are going to know Satan. Ist der Satan, das heißt, wenn du Christus kennst, wirst du auch den Satan durchschauen. Donc, ça montre que si tu es toujours à l'opposition du diable, là, tu vas aussi toujours connaître son système. Don't join them in evil. Let's go to Galatians 4. Praise the Lord. Sei nicht teilhaft an ihrem Bösen. Ne fais pas partie de leur mauvais. De leur mal. Galatians 4, please. Verse 4. He said, but when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Verse 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Verse 6. And because you are sons, God has sent for the spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Verse 7. Wherefore, there are no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Verse 8. Howbeit then, when we knew not God, you did service unto them which by nature are no gods. Amen. But now, verse 9. After that you have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly element, whereunto you desire again to be in bondage? Are you getting it? You cannot say you don't know Christ, you don't know your father. Du kannst nicht sagen, dass du Christus nicht kennst, dass du deinen Vater nicht kennst. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le Christ et ton Père. Amen. Verse 10 says you observe this. This? Huh. Is somebody getting it? And months and time and years. We don't observe these months, years. We observe, our observation is Christ. Wir beachten keine Tage und Monate und Zeit mehr. Wir sehen Christus, wir feiern Christus. Nous, on n'observe pas les jours, mais le mois, mais on observe toujours Jésus-Christ. Amen. Now we celebrate Christ here. I should not give you license to celebrate evil with anybody. Nur wenn wir hier mal Christus gemeinsam feiern, two different things. Ist das kein two different people. Ist das kein Freifahrtsschein, überall mitzufeiern, wo ein bisschen lauter Musik herrscht, sondern weil dort halt, weil hier wird Christus gefeiert und dort, wenn es nicht Christus ist, ist es der Satan, der dort gefeiert wird. Et qu'en fait, les anniversaires ici à l'église, ce n'est pas une licence pour toi d'aller maintenant fêter tous les autres anniversaires au monde. Parce qu'ici, on fête Jésus-Christ, mais eux, ils fêtent toujours la chair qui est le diable. Look at verse 11. Verset 11. You know, Paul said he is afraid. Paulus sagt, fürchtet euch. Amen. There's a fear, he is afraid. Es gibt eine Furcht, that you are going to be deceived. Dass ihr, it's a matter of time you are going to fall. Verblendet werdet, dass ihr fallen werdet. Et dans verset 11, Paul nous dit qu'il a peur que les enfants de Dieu soient manipulés puis qu'ils tombent. Amen. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 12, brethren, I beseech you, be as I am, for I am as you are. Ye have not injured me at all. Praise the Lord. Amen. Observing the flesh, das Fleisch beachten, is evil. Ist bösartig. Observer la chair, c'est mauvais. Satan will use it to take you away from Christ. Der Satan wird es nutzen, um dich von Christus wegzunehmen. Amen. Paul nous dit que le diable va l'utiliser pour te séparer de Christ. Abraham left everything. Abraham hat alles zurückgelassen. Abraham hat tout quitté. Amen. He never looked back. Hat nicht zurückgeschaut. Il n'a jamais regardé. Let us stop looking back. Lass uns aufhören zurückzuschauen. Und du arrêtez de regarder derrière. Is somebody getting it? In Luke 9. Lucas, please 9. Quickly go to Luke 9. Luke 9. Praise the Lord. Luke 9. Don't allow 5 minutes enjoyment to take you away from Christ Jesus. Lass nicht zu, dass 5 Minuten what Lust you call enjoyment? Von Christus wegnimmt. Ne laisse pas que 5 minutes de la joie te sépare de Jésus-Christ, ce que toi tu appelles la joie. Amen. Amen. From verse, Luke 9 from verse 57. Lucas 9:57. Luke 9 verse 57. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee Yes, whithersoever thou goest. Verse 58. And Jesus said unto him, foxes have holes, and the bears of the air have nets, but the Son of Man hath not where to lay his head. 59. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus hates this pity of this world. Jesus hasst das Mitleid dieser Welt. No pity of this world. Jesus kein Mitleid. Déteste le pitié de ce monde. Amen. Amen. Jesus did not pity this man. Jesus hat diesen Mann nicht bemitleidet. The father is dead. You don't have a father. Dass sein Vater tot ist und sein Vater weg ist. Et Jésus-Christ n'avait pas pitié avec la personne que son père est mort. Amen. Because if you read verse 60, you will know that Jesus did not pity the pity of the flesh. Wenn wir 60 lesen, sehen wir, dass der Herr nicht das Mitleid dieser Welt hatte. Et si on lit verset 60, on peut voir que Jésus-Christ n'avait pas pitié avec la personne. You know, if you behave like this today, people would call you wicked. Wenn du dich so verhältst heutzutage, werden Leute sagen, du bist bösartig. Si tu te comportes ainsi aujourd'hui, les gens vont dire que tu es mauvais, que tu es... You don't have feelings for anybody. Du hast kein Herz. Yes, I don't have feelings for Satan. Ich habe auch kein Herz für den Satan. Les gens vont te dire que tu n'as pas de sentiments pour quelqu'un, mais c'est vrai, je n'ai pas de sentiments pour le diable. Are you getting it? Ah, daddy. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. That is not for you. Das you don't belong to that, to their kingdom. You are out of it. Du bist da weg. Don't go da, back. Don't join them in anything. Tu ne fais plus partie à leur royaume de Dieu. Tu n'appartiens plus là-bas. Amen. Amen. If Abraham behaved like us, you know, if he chose to be like us, how we do things today, he will not. It will not work for him. It was Jesus Christ. Würde Abraham, hätte Abraham die gleichen Entscheidungen wie wir getroffen heute, dann würde es jetzt für ihn nicht funktioniert. Genauso auch mit Jesus. Et si, par exemple, Abraham voulait prendre les mêmes décisions comme nous, là, il ne pouvait plus être avec, il ne pouvait pas être avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Even Jesus himself. Jesus selbst. Même Jésus lui-même. Amen. Amen. We are so much after the flesh. Wir sind immer noch so hinter dem Fleisch her. Nous sommes toujours derrière la chair. Amen. We have gone to Matthew 12 several times, where he said, you know, the mother looked for him. Amen. Put something here. Let's go there. Because I don't know. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 12, please. Matthew 12. We are coming here again to finish there. Matthew 12. I don't know when it's going to sink in. Ich weiß nicht, wann es endlich ankommen wird bei uns. Je ne sais pas quand est-ce que ça va. Vous allez comprendre dans Matthew 12. Amen. From verse 46. 46. Verse 46. He said, while he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. 47. Then one said unto him, behold your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him, you know, he will not tell us to do what he did not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il ne va pas, Jésus-Christ ne va pas te dire quelque chose, c'est que lui-même il n'a pas fait. Amen. But he answered and said unto him, that told him, who is my mother and who are my brethren? And he stretched forth his hand towards his disciples and said, behold my mother and my brethren. Oh, daddy. 50. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother. Mm. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Halleluja. Is that so difficult to understand? Ist das so schwer zu verstehen? Est-ce que c'est difficile à comprendre? And if you go to Luke 11, go to Luke 11, please. They put something in this cell. Luke. Luke 9. After no, we are leaving Matthew now. Okay. Go to Luke. Luke 11. Go to Luke 11. Lucas 11. Luke 11. Verse 27. 27. Verse 27. Are we there, please? Felix, can you help us to read verse 27? Special war als er dies betete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Verse 28. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, and it answered, Amen. Blessed is the womb that bear thee, and the power which thou hast sought. You know, this thing looks very good. There is Satan that is speaking. Exactly. Are you getting it? And Jesus noticed it immediately. Hört sich sehr gut an, aber Jesus direkt erkannt, dass es Fleisch ist. Et ce que la personne a dit, ça s'entend toujours très bien. Mais Jésus-Christ pouvait voir la chair, il pouvait voir Jésus, le diable dans ses paroles. Then he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. I don't know if somebody is getting it. Amen. I'm getting it. Amen. Ich verstehe das. Ich hoffe, dass ihr das auch versteht. Back to moi, je like j'espère this. Que vous le comprenez. Moi, je le comprends. Amen. Verse 61. 61. Matthew 12, verse 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go. Bid them farewell. Luke 9, verse 61. Which are at home, at my house. Is somebody getting this? Amen. Have she born? Have she? Amen. They want to do her shit. What do you call it? Asher. You know, they want to go and say, okay, choose. They don't need it. You're telling Satan, choose. Und hier in 61 steht, er sprach aber auch ein anderer Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, mich zu verabschieden. Aber du brauchst dich nicht von Satan zu verabschieden. You cast Satan out. I'm not saying bye-bye. Dans verset 61, on a écrit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et ça montre ici que c'est complètement charnel. Amen. Amen. You cast him out and not say goodbye. Tu musst den Satan vertreiben und nicht dich von ihm verabschieden. Tu dois rejeter le diable et pas dire et pas donner les adieux au diable. Das gibt nichts Gutes in ihm. Il n'y a rien de bon en lui. In verse 62, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back his feet for the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. When Abraham was one past, he was one. If you look, read Genesis 11, he was once part of them. Er war einst Teil von ihnen. Dans Genèse, on peut voir qu'Abraham a fait partie de sa famille. Amen. Celebrating everything with them. Il a alles mit ihnen gefeiert. Il a tout fêté avec eux. Genesis 11, if you could read it. Amen. Genèse 11, on peut le voir là-bas. Is somebody getting it? Mm-hmm. We are not going there because of time. On va pas aller là-bas à cause du temps. Even Paul said one thing I do. Ah, Paulus hat gesagt, eine Sache tue ich. Même Paul il a dit une chose je fais. We have to go there, this, you know, so that you get it, please. Philippians 4. Don't read it. Don't go there for nothing. Lies diese Stellen nicht umsonst. Ne lis pas ces versets pour rien. Amen. Amen. Philippians 4:13. Philippa 4, Vers 13. Philippiens 4, verset 13. Amen. We are not going there, but we send our children there. Don't do that. Wir gehen nicht dorthin, aber wir schicken unsere Kinder. No, where you say you cannot go, you send your children. Aber du schickst deine Kinder an einen Ort, wo du selbst dich nicht hinbegeben würdest. Wer bist du denn? Toi, tu ne pars pas là-bas, mais tu envoies tes enfants d'aller sur place. Qui es-tu? Praise the Lord. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Philippians 4:13. To forget or forgetting what is the past. Philippiens 3, verset 13. Can somebody help us? JK, can you help us to read this? Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Is somebody getting it? Amen. I can forget all things through Christ. Ich kann alles vergessen durch Christus Jesus. Je peux tout oublier à travers de Jésus Christ. I can also remember things that he wants me to remember through him. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern durch ihn. Je peux même me rappeler des choses à travers de lui. Amen. I can forget all things, whatever he wants me to forget through him. Ich kann alles durch ihn vergessen, was er will, was ich vergesse. Et je peux aussi tout oublier ce que Jésus Christ veut que j'oublie. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Salvation is you choose to be safe. Errettung and you continue bedeutet, to choose dass to du dich dafür entscheidest, errettet zu sein und errettet zu bleiben. Et le salut est que c'est toi tu choisis d'être sauvé et de rester sauvé. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Since we are already in Philippians 4:13. Look at Philippians 4:13. Philippiens 4:13. Maintenant Philippiens 4:13. Say, I can do all things through Christ. Amen. I can do all things through Christ. I can forget all things through Christ. Ich kann alles vergessen. Nothing is impossible for me to live behind. Nichts ist unmöglich, mich zurückzulassen. That's what Paul said. Verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I can do all things through Christ which strengthens me. Ich kann alles tun durch Christus, der mir die Kraft gibt. I have the power. With the power of the Holy Ghost, I can love what you want me to love and hate what you want me to hate. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich das lieben, was er will, dass ich liebe, und das hassen, was er möchte, dass ich hasse. À travers la puissance du Saint-Esprit, je peux aimer ce que Dieu aime, puis je peux détester ce que Jésus-Christ déteste. Salvation is you choose to be saved, hein? To continue to be saved. Errettung ist, dass du dich entscheidest, errettet zu sein und errettet zu bleiben. Le salut est que tu choisis à être sauvé, mais que tu continues à être sauvé. Go to 2 Corinthians 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Amen. Amen. Verse 3. 3. Verset 3. The fear that Paul was afraid of. He was afraid of something. Paul hatte Angst vor etwas. Paul avait peur de quelque chose. 2 Corinthiens 11. Verse 3. Verse 3. So, but I fear, lest by means, as the serpent beguiled Eve, through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. He said he's afraid that how Satan deceived Eve. He will not deceive you that way. Er hat Angst davor, dass genauso wie Eva genauso wie die Schlange Eva verführt hat, dass auch wir von Irrlehren verführt werden. Paul dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il a aussi peur que nous aussi, on soit manipulés par le diable comme Ève. Praise the Lord. Amen. And this fear I always have it. Und diese Furcht habe ich immer. Morty, j'ai cette crainte. Amen. No, sometimes when I see your movement, I have this fear. Entscheidungen sehe, dann habe ich auch diese Furcht. Et si je vois vos mouvements, j'ai aussi peur comme Paul. Amen. Because I know say something is coming. Weil ich weiß, etwas kommt. Parce que je sais quelque chose est en train de venir. Amen. Amen. You know, because of the Christ in me, I feel the pain. Any time any of his children fall. Fühle ich den Schmerz, wenn jedes Mal, wenn ein Kind Gottes fällt. Et à cause du Christ en moi, j'ai toujours cette douleur si un enfant de Dieu tombe. Praise the Lord. Alléluia. Look at verse 4, 2 Corinthians. 2 Corinthians. 11, verse 4. 2 Corinthians 11, verse 4. He said, for if he that cometh preach another Jesus, who we have not preached, or if you receive another spirit, which you have not received, or another gospel, which you have not accepted, you might well bear with him. Praise the Lord. Amen. Amen. Hate the flesh. Hasse das Fleisch. Déteste la chair. Hate going back. Hasse es zurückzugehen. Déteste rentrer. Amen. Amen. Au passé. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We have read Galatians 4. Wir haben Galater 4 gelesen. On a lu Galates 4. Amen. Amen. Hate to celebrate flesh with any or anybody. Hasse das Fleisch zu feiern mit irgendjemandem. Déteste de fêter la chair avec quelqu'un. The flesh means Satan. Das Fleisch bedeutet Satan. La chair signifie le diable. They will take you away from him. Und sie werden dich von ihm wegnehmen. Ils vont te séparer de Jésus Christ. Amen. Amen. Satan will do his job. Der Satan wird sein If Werk you allow him. Wenn wir es zulassen. Et si tu l'autorises, le diable va faire son travail. Remember Deuteronomy 7. Erinnert euch an 5. Mose 7. Rappelez-vous des Deutéronomes. If you read it from verse 1. Von Vers 1. À partir de verset 1. Amen. Let's go to the place. Let us go. Praise the Lord. Hallelujah. Deutéronome 7, from verse 1. Vers 1. Verset 1. When the Lord your God shall bring thee into the land, whither thou goest. Please let me tell you this. Deutéronome 7, that's what I said. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It's not about your motive is good. Es geht nicht darum, dass dein Motiv gut ist. Il s'agit pas de que ton motif est bien. Is that what he wants for you? Es geht darum, ob es das ist, was er für dich will. Mais la question est, est-ce qu'il veut cette chose pour toi? Amen. Amen. You know, my motive is good. I'm going to preach to them. Mein Motiv ist gut. Ich werde zu diesen Leuten predigen. Mon motif est bon, c'est ça pourquoi je pars prêcher là-bas. Does he want you to be there at all? Will the Herr überhaupt, dass du dort bist? Mais est-ce que Dieu veut que tu sois là-bas? Amen. Amen. You know, Paul, sometimes they were in places, and the Holy Spirit will forbid them from even preaching. I don't know if you have read it in Acts of Apostles. The Holy Spirit will say, don't preach. Manchmal in der Apostelgeschichte waren die Jünger an Orten und der Herr hat gesagt, sie sollen nicht predigen an diesen Orten. Dans l'acte des apôtres, on peut lire comment Paul voulait aller prêcher dans certains endroits, mais le Saint-Esprit les a refusés. It is more about you than them. Es geht mehr um dich als um sie. Il s'agit plutôt de toi que d'eux. Amen. Amen. Il value you so much. Er schätzt dich so sehr. Parce qu'il t'apprécie. Amen. Amen. You know, if you go there, you know, they will not even say you come to preach. You attend my birthday. Und wenn du dorthin gehst, sehen sie dich nicht als jemand, der dorthin kommt, um zu predigen, sie sehen dich eher als jemand, der gekommen ist, um ihren Geburtstag zu würdigen, um ihren Tag zu würdigen, um mit ihnen zu feiern. Et si tu parles là-bas, eux ne vont pas dire qu'il est venu ici, ou bien tu es venu pour prêcher, mais ils vont voir que tu es venu pour fêter l'anniversaire avec eux. Amen. Amen. They are going to do anything with you. Tell them to come here. Wenn sie etwas mit dir tun möchten, dann sag ihnen, dass sie hinkommen sollen. S'ils veulent faire quelque chose avec toi, dis qu'ils doivent venir ici. Because here is loaded. Denn hier ist es erfüllt. Parce qu'ici c'est rempli. Amen. We are not driving people away from us. Wir verscheuchen Leute nicht von uns. Nous, on ne chasse pas des gens de nous. We want them to come here. Wir wollen, dass sie hinkommen. Nous, on veut qu'ils viennent ici. Are somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mommy, can your motive be good if it's not His will? Yeah. There are good motive, but not Christ's motive. Like King Saul. King Saul, God told him to kill all the people, including the animals. He saved some. He said because he wanted to use them for sacrifice. It's a good motive. But that's not what he wanted from him. I don't know if you get it. Yeah. He said, obey me. I will kill all of them. And now make sacrifice for me. Are you getting it? That motive is good. I want to go and preach. But does he want you to be there? Die Frage lautet, ob ein gutes Motiv gleich ein Jesus-Motiv ist. Und nein, das eben nicht, weil Beispiel von König Saul. Ganz kurz, ich übersetze nur kurz den Teil. Im Beispiel von König Saul beispielsweise, Gott hat ihm gesagt, er soll ein ganzes Volk ausrotten und auch ihre Tiere und auch ihre Kinder, alles soll ausgerottet werden. Aber Saul hat gesagt, okay, ich rotte alles aus, aber die guten Tiere behalte ich und diese guten Tiere werde ich zu Ehren von Gott opfern, um ihnen Ehre zu erweisen. Aber der hat gesagt, ich habe gesagt, du sollst alles töten. Du sollst mir nicht mit irgendetwas Ehre erweisen, sondern du sollst einfach alles töten. Du sollst mir gehorchen, denn Gehorsam ist besser als Opfergabe. Willst du das selber übersetzen noch auf Französisch? Ja. Ouais, non, la question que j'avais posée, c'est que est-ce que tu peux avoir un bon motif si c'est pas la volonté de Dieu? Et on a donné l'exemple du roi Saül où Dieu l'avait dit de tuer tout le monde et même leurs animaux, et lui il avait gardé certains animaux pour les sacrifier. Aber ist das nicht dann automatisch dann auch ungehorsam? Ist das nicht dann automatisch dann Disobedience? Disobedience ist ja. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Er war ja auch Disobedience in seinem Fall. Das ist aber unabhängig von Gott. Amen. But it before him is evil. But before you is right. You are going to get something from it. It's like if you want to marry and you go to internet and be looking for a husband or wife. It seems right. People do it. And they marry. They have children. They have everything. Are you getting it? It works for them. But is that a system? Are you getting it? The way that seems right unto a man. But the end thereof is death. Because it is not his own way. Ja, es gibt einen Weg, der für den Menschen gut erscheint, aber das Ende davon ist der Tod. Ne? Und genauso wie Leute sich entscheiden, dann beispielsweise, wie Leute sich entscheiden, keine Ahnung, im Internet nach einem Partner zu suchen und dann sagen, ja, aber ich habe doch extra auf einer Single-Börse nachgeschaut, die auch wirklich christlich ist, wo wirklich nur Kinder Gottes zu finden sind, um God Christus talking. Zu verherrlichen, ne? Damit ich halt nicht jemanden heirate, der eben nicht an Jesus Christus glaubt, aber ist das der Weg, den Jesus Christus für dich möchte? Oder hast du den einfach selber ausgemalt und dann einfach den Jesus-Stempel drunter gehauen und gesagt, das mache ich jetzt? Na, deswegen geht es nicht um darum, was wir machen wollen für den Herrn, sondern was der Herr sagt. Was will er? Et il y a aussi un chemin qui semble bon aux yeux de l'homme, mais la fin est toujours la mort. Et on peut dire aussi que, par exemple, si tu cherches un homme ou bien un mari ou bien une femme à l'internet, que même si c'est quelque chose de choses chrétiennes, Si par exemple tu dis que ok, j'ai trouvé quelqu'un, que tout va bien, il prie aussi, il a une relation avec Dieu, mais la question est, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est vraiment son système, la façon comment tu es en train de vivre et puis de prendre des décisions. Amen. Amen. You know, there are a lot of examples respecting elders. Amen. If you have respect for a person, naturally it's good. But he call it evil. Und es gibt viele Beispiele, genauso wenn wir Menschen respektieren, weil sie älter sind. Ne, der Mensch findet das gut und findet das höflich, aber im Königreich von Jesus Christus ist das eine Sünde. It's not based on Christ. Weil dieser Respekt, diese Ehre nicht auf Christus basiert, sondern auf dem Mensch, auf das Fleisch. Il y a beaucoup des exemples, par exemple, si tu respectes une personne à cause de son âge. Pour l'homme ou bien pour le monde, c'est quelque chose de bien, mais au royaume de Dieu, c'est mauvais parce que c'est pas basé sur Jésus-Christ. Oh no, your mother and your father. You are, you know, it's everywhere. Oh no, your mother and your father. That's the old. Now it's honor Christ. Mm-hmm. Because without you honoring Christ, you can't. You are not even honoring them. Mm-hmm. Oder auch. It's useless. Oder auch, wenn die Leute sagen, ehre deine Mutter und deinen Vater, ne, weil das Wort Gottes das so sagt. Ja, aber du kannst deine Eltern nicht ehren, wenn du nicht zuerst Christus Ehre erweist. Nur dadurch kannst du, weißt du überhaupt, wie du deine Eltern zu ehren hast in Christus. Sonst ist die Ehre, die du ihnen erweist, vergeblich, fleischlich, tot. Et l'ancien nous dit aussi honore tes parents, mais on sait que tu peux pas honorer tes parents si tu n'honores pas d'abord Jésus-Christ, parce que même si tu sembles à honorer tes parents, c'est basé sur la chair et puis c'est pas la vraie la vraie amour. You know, today people want to marry, they say my parents, my mother must agree, my father must agree. I don't know the father and the mother you are talking about. It should be Christ. Amen. Hello. Und auch heute, wenn Leute not mother or father. Über die Ehe sprechen, sagen die, ja, wenn ich heirate, mein Vater muss auf jeden Fall dahinter stehen, meine Mutter muss auf jeden Fall dahinter stehen, sonst heirate ich nicht. Ich werde auf jeden Fall niemals gegen ihren Willen heiraten. Aber dann frage ich mich, okay, von welchen Eltern sprichst du? Sprichst du von Jesus Christus oder sprichst du von dem Fleisch? Il y a beaucoup de gens qui disent que je ne peux jamais me marier si ma mère ou mon père est contre ce mariage. Mais tu dois savoir que c'est toujours Jésus-Christ qui a le dernier mot. Et Dieu t'a demandé aussi qui sont tes parents, parce que c'est Jésus-Christ qui prend la décision et pas tes parents naturels. Amen. Amen. My mother must agree, my father must agree, it's good. It's the way we see it good. It is good motive. They know the way. You know, there people say they know the way more than you. Huh, which way do they even know? They don't know Christ. The way should be Christ. He said, I am the way, the truth, and the life. Mm. And not they knowing the way without Christ, Jesus. Und weltlich gesehen würden Leute das loben und sagen, krass, du erst aber deine Eltern echt, du hast krass, also sicherlich eine heftige Beziehung zu denen. Und Leute schätzen das, dass man sagt, okay, ich heirate nicht ohne das Ja und die Bestätigung, die Unterschrift meiner Eltern, aber weil sie beispielsweise weiser sind als ich, sich besser auskennen oder eine Vorbild-Ehe haben, nach der ich auch mein Leben lang schon gestrebt habe, aber das ist alles fleischlich und das ist dein fleischlicher Weg, das ist nicht der Weg von Jesus Christus. Wir sollten Christus nach Christus streben und nicht nach Menschen und nach ihren Errungenschaften. Et le monde dit toujours que c'est très important que tes parents soient d'accord avec ton mariage, parce que le monde va dire qu'ils ont plusieurs expériences ou bien ils connaissent le chemin, mais tu vas te demander quel chemin ils connaissent, parce que ce n'est pas le chemin de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Please read this Deuteronomy 7 as your homework. Amen. Ist bitte 5. Mose 7 als eure Hausaufgabe. Just read it from 1 to the end. 1 bis zum Ende. The Holy Spirit will speak to you. Amen. Der Heilige Geist wird zu euch sprechen. Deuteronome 7, c'est notre devoir. Le Saint-Esprit va parler à nous. Amen. Amen. Yeah, the Lord is talking about once you are out of them. That's, you know, to be out of them. Look at it from... He said, when the Lord your God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, all these sites, amen, the Hittites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou. Verse 2. And when the Lord your God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. I don't know if somebody is getting it. He's talking about the past, the old, the family. He's talking about that. Is somebody getting it? Now, you know, we are not destroying them. We save them. Amen? Amen. We save them. Our getting out of them is not to destroy them, but to save them. Und spricht hier zu uns, spricht hier von dieser Vergangenheit, von diesen Menschen. Natürlich sollen wir diese Leute nicht töten oder zerstören. Wir sollen aber, wir geben dem Herrn Raum, damit sie errettet werden. Et verset 1, verset 2 parle de l'ancien, de la famille, du passé. Et puis quand on sort de ce groupe ou bien de la famille, par exemple, on ne fait pas pour les détruire, mais pour sauver. Talking about those you left behind. Es geht um die Leute, die du zurückgelassen hast. Ich parle de ceux que tu as quittés. Those family you have, you know, that you keep on yearning to go back to. Diese Familie, nach der du dich immer noch sehnst. Le membre de famille à qui tu veux rentrer. He said, make no covenant with them, nor show mercy unto them. Ich sehe, du sollst keinen Bund mit ihm machen und keine Gnade ihn erweisen. On a écrit, tu ne traiteras point d'alliance avec elle et tu ne leur feras point grâce. Verse 3. 3. 3. Neither shalt thou make marriages with them. Your daughter thou shalt not give unto his son. And his daughter shalt thou take unto your son. For they will turn away your son from following me. It's all about me. Es geht um den Herrn. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Il est un Dieu jaloux. He does not want to share you with anybody. Er möchte dich mit niemandem teilen. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Praise the Lord. Hallelujah. For they will turn away your son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. But thus shall you deal with them. You shall destroy their altars and break down their images and cut down their groves and burn their graven images with fire. For thou art an holy people unto the Lord your God. The Lord your God has chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. He's talking about you and me. Es geht um dich und mich. Are you getting something? Once you are married to Jesus. Wenn du verheiratet bist mit Jesus. Si tu es marié, tu es marié à Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. Verset 7. The Lord did not set his love upon you, nor choose you because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Verse 8. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he has sworn unto your fathers, had the Lord brought you out with a mighty hand and redeem you, you know, the mighty hand of Jesus. He came here to die for you. Die mächtige Hand von Jesus, er kam, um dich für dich zu sterben. Er hat dich gerettet. Talking about your salvation. Es geht um deine Errettung. La main puissante de Jésus-Christ est venue pour être mort pour toi, donc ça parle de ton salut. He paid with his own blood. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Il a payé avec son propre sang. He paid with his own life. Er hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Il a payé avec sa propre vie. Amen. Christ's life is greater than all the life of everybody on this earth. Das Leben von Christus ist größer als jegliches anderes Leben. Because it is God's life. Was das Leben Gott, das Leben von Gott ist. Et la vie du Christ est plus grande et plus importante que les autres vies dans cette terre. If you look at the Old Testament, everything is pointing to the new. So this time we are. Alte Testament anschauen, deutet alles auf diese Zeit hin, in der wir uns jetzt befinden. Et l'Ancien Testament, ça montre toujours, bien c'est un, ça appui à, au Nouveau Testament. Amen. Verset 8. But because the Lord loves you. Verset 8. And because he will keep the oath which he has sworn unto your father Jesus. Amen. Had the Lord brought you out with a mighty hand, what he did for them is greater than what he did for you today is greater than what he did for them. Was für dich heute getan hat, ist größer als das, was für sie getan hat. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est plus grand comparé avec ce qu'il a fait pour l'ancien. He only took them away from country, but he gave himself for you. Er hat sie nur aus einem Land rausgerissen, aber für dich hat er sich hingegeben. Amen. Donc, ici on peut voir que dans l'ancien Dieu, il a libéré le peuple Israël d'Égypte, mais pour toi, il a vraiment donné sa propre vie. Il a amen. Amen. I redeemed you out of the house of bondage, of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. You know, if God can say all this, God, you know, that of Egypt, you cannot compare it to the death of Christ. Du kannst das von Ägypten nicht vergleichen mit dem Tod von Christus. L'histoire de la libération d'Égypte, tu ne peux pas le comparer avec la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verse 9. Verse 9. Knowing therefore that the Lord your God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandment to 1,000 generations. Verse 10. Sin. Yes. And repair them that hate him to their face. Is somebody getting it? Mm-hmm. If you hate God, don't worry. Don't worry. You will see him to hate. Wenn du Gott hast, mach dir keine Sorgen. Das wird so bleiben. Et si tu détestes Dieu, là tu vas avoir aussi des raisons à détester Dieu. You hate Jesus. You know, a lot hate him. Viele Leute hassen Jesus. Beaucoup de gens détestent Jésus. Amen. And repair them that hate him to their face, to destroy them. He will not be slack to him that hated him. He will repay him to his face. 11. Thou shalt therefore keep his commandment and the statute and the judgment which I command you this day to do them. Wherefore, it shall come to pass if you hearken to this judgment and keep and do them, that the Lord your God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he swore unto your father. And he will love thee and bless thee and multiply thee. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, the corn and the wine and the oil and increase of the kine and the flocks of the sheep in the land which he swore unto your father to give thee. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We read it up to verse 16. Amen.